Erster für den Musikmeister, nach der Melodie verdirb nicht. Ein Miktam von David. Zweiter ihr Mächtigen, urteilt ihr wirklich gerecht? Richtet ihr die Menschen richtig? Dritter nein, ihr tut alle Böses. Eure Hände tun Gewalt auf der Erde. Vierter böse Menschen sind von Geburt an schlecht. Lügner gehen von Geburt an falsche Wege. Fünfter sie haben Gift, wie Schlangen es haben. Sie sind wie eine taube Schlange, die ihr Ohr zuhält. Sechster diese Schlange hört nicht auf Zauberer. Sie hört nicht auf erfahrene Beschwörer. Siebter Gott, zerbrich ihre Zähne in ihrem Mund. Herr, zerbrich die Zähne der jungen Löwen. Achter sie sollen wie Wasser zerfließen, das wegfließt. Gott soll seine Pfeile schießen, aber sie sollen kaputt sein. Neunter sie sollen wie eine Schnecke sein, die sich auflöst. Sie sollen wie ein Kind sein, das totgeboren wird. Es hat das Licht nicht gesehen. Zehnter bevor die bösen Menschen es merken, wird Gottes Zorn sie schnell zerstören. Elfter der gute Mensch wird sich freuen, wenn er sieht, wie Gott straft. Er wird seine Füße im Blut der bösen Menschen waschen. Zwölfter die Menschen werden sagen, gute Dinge geschehen dem guten Menschen. Es gibt einen Gott, der auf der Erde richtet.